Aber nicht das hier. Da muss ich bär. Sag nur wenn wir. Spera casa. Poi che spomeni. Vorbrechen sie in Jama. Pausa Ostova. Ne umirat me ostati je, ne, ne, ne umirat me ostati je, ne.